Glaubst du alles, was ich sage? Glaubst du wirklich, ich war da? Gesucht, gesucht, gefunden. Es dauerte fast ein ganzes Jahr. Oh, schau die Sterne dort am Himmel. Sie schaukeln uns in dunkle Nacht. Ja, in dunkle Nacht. Hast du's nicht schon längst bereut?